Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Universität. Dort trafen sich die zwei Propheten zu ihrem ersten Treffen zum Thema die Projektplanung.